selbstlos, mit lustig. Wir werden dich nie wiedersehen. Wir waren niemals Freunde. Das war ja das Problem. Die Wahrheit, dass du immer verdreht, dort hat dich zum Glück flachgelegt. Du warst der größte Lügenmann, den die Welt je gekannt. Weiß alle Weichmann oder weiß er mich? Diesen Tag, ich hasse dich. Du wolltest alles von uns haben, dachtest es läuft nicht ohne dich. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er nicht? Diesen Tag, ich hasse dich. Du wolltest alles von uns haben, dachtest es läuft nicht ohne dich. Sein Leben ist zu Ende, die Welt atmet sie auf. Doch Leute wie Friedman, die legen mir nach oben drauf. Die Wahrheit habt ihr immer verdreht, eines Tages werden alle erlegt. Dann ist vorbei mit dem Nasenmann, den die Welt als Gesieg gekannt. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er mich? Diesen Tag, ich hasse dich. Du wolltest alles von uns haben, dachtest es läuft nicht ohne dich. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er mich? Diesen Tag, ich hasse dich. Hast dein Leben lang gelogen, es stand dir schon im Gesicht. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er nicht? Diesen Tag, ich hasse dich. Du wolltest alles von uns haben, dachtest es läuft nicht ohne dich. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er nicht? Diesen Tag, ich hasse dich. Du wolltest alles von uns haben, dachtest es läuft nicht ohne dich. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er nicht? Wiesental, wir hassen dich. Hast dein Leben lang gelogen, es stand dir schon im Gesicht. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er nicht? Wiesental, ich hasse dich. Du wolltest alles von uns haben, dachtest es läuft nichts ohne dich. Weiß Adolf Eichmann oder weiß er mich? Wiesental, wir hassen dich. Hast dein Leben lang gelogen, es stand dir schon im Gesicht. Ey, der Wiesental, der hat zig KZs überlebt, Papi. Wie ist der das überhaupt? Oh, wirklich? Na ja, kann's doch nicht so schlimm gewesen sein, ne?